Wenn man alte Kleider oder andere Sachen an Juden verhandeln will, so suche man mit dem Ersten, der uns ein irgend leidliches Gebot tut, sogleich einig zu werden. Lässest du ihn fortgehen, ohne sein Gebot anzunehmen, so wird die Nachricht, dass bei dir etwas zu schachern sei und dass man Mendeln oder Jokef den Handel nicht verderben dürfte, wie ein Lauffeuer durch die ganze Judenschaft gehen und in der Synagoge publiziert werden. In solchen Fällen halten sie treulich zusammen. Es werden dann haufenweise die Israeliten, Fremde und Einheimische dein Haus bestürmen, aber jeder später kommende wird immer etwas weniger bieten als der vorhergehende, bis du endlich entweder den ersten wieder aufsuchst, der aber dann die gleich anfangs gebotene Summe noch vermindert, oder bis deine Ware dir so zuwider wird, dass du sie für die Hälfte des Wertes einem anderen hingibst, der sie treulich dem ersten einhändigt. Aber damit wir uns ja nicht der Täuschung hingeben, dass unsere Schawrusse mit dem Fallen der Ghettomauern ihre segensreiche Tätigkeit eingestellt habe, wollen wir einen mehr als zeitgemäßen Gewährsmann anführen, der auf diesem Gebiete sicherlich ein fachmännisches Urteil haben muss, da er als kommunistischer Führer in den Umsturzbewegungen des Jahres 1918 in Österreich rühmlich hervorgetreten ist. Egon Erwin Kisch, der in einem stattlichen Bande »Die Abenteuer in Prag« 1920 Plaudereien aus der Prager Jugendzeit gibt und uns aus der Judenschule schwatzend eine heutige Schawrusse in ihrer ewig gleichgebliebenen Unermüdlichkeit also zu schildern weiß. Sie war wohl ursprünglich eine Schutzorganisation für die eigenen Mitglieder, die verliert hatten und deren Lager versteigert wurde. Ein anderer der Genossenschaft erstand einfach die lizitierten Waren zum Mindestangebot, der etwa nur ein Drittel des Schätzwertes ausmachte, ohne dass er von den anderen gesteigert worden wäre. Kam aber ein Unbeteiligter zur Lizitation und beteiligte sich an dieser, so wurde er so in die Höhe lizitiert, dass er entweder einen ganz famosen Preis für die Waren des verliehten Schabrus-Bruders zahlen musste oder die Lust an weiterer Beteiligung verlor. Außerdem erschienen die Schabrusser oft in so großen Massen in den kleinen Geschäftslokalen, in denen die Lizitationen stattfanden, dass ein Unberufener gar nicht hinein konnte. Ein Manöver, das durch die Errichtung der gerichtlichen Auktionshalle eine wesentliche Einschränkung erfahren hat. Was es hier vorerst zu betonen gibt, ist der Umstand, dass derartige Verbrüderung nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Wesen irgendeiner gewöhnlichen Diebesbande, Plattenbrüderschaft und Gaunergenossenschaft hat. Denn in allen solchen Fällen handelt es sich um gemeiniglich nichts anderes als um eine zufällige Vereinigung verbrecherischer Elemente, die sich zum Zwecke gemeinsamen Vorgehens gegen die bürgerliche Gesellschaft zusammengetan haben und, sobald sie ihr Ziel erreicht haben und genügende Reichtümer sich erwarben, zumeist auf Nimmerwiedersehen auseinanderströmen. Das ganz anders Bedenkliche, Unüberwindliche und für die Wirtsvölker Verhängnisvolle dieser Schawrussen aber liegt darin, dass eigentlich jeder echte Jude derselben irgendwie zugezogen werden kann, ihre Macht mithin je nach Bedarf an Ausdehnung zu gewinnen vermag, ja von ihrem Standpunkt aus ihr ganzes Vorgehen nicht im geringsten als verbrecherisch empfunden wird, da es ja nichts anderes ist als die Entfaltung ihrer urgegebenen Lebensregungen und es obendrein durch Religion und Sitte geheiligt und gerechtfertigt ist. Denn ein gottwohlgefälliges Werk ist es ja für sie, alle Völker der Erde zu fressen, und das Gut und Eigen ihrer Wirtsvölker ist ihnen ja geradezu als ein herrenloses, zu freiem Schalten und Walten anheimgegeben, und dieser Gott sanktioniert diese ihre wesentlichsten Lebensregungen, sofern hierbei sein Name nicht entheiligt wird, zu Deutsch, sofern sie nicht erwischt werden und Betrug und Schwindel von den Goyim als solche entlarvt würden. Wir, die wir gewohnt sind, die Religion eines Volkes als Symptom, als Emanation seiner geistigen Grundstruktur aufzufassen, haben in der tiefen Einsicht dieser seiner Grundstruktur, wie sie ja dies Buch zu geben versucht, genügend sicheres Material in Händen zur Erklärung all der Lebensregungen dieses uns wohlvertrauten beweglichen Geistes. Wer aber hier doch gerne in den religiösen Vorschriften des Judentums selbst Aufschlüsse und Erklärungen für all dies Rätselhafte und dem fassenden Geist Unverständliche sich verschaffen will, der sei nochmals mit allem Nachdrucke auf Theodor Fritsch grundlegendes und geradezu erlösendes Buch »Der falsche Gott« hingewiesen. Was Theodor Fritsch, dieser getreue Eckhart seines unglückseligen Volkes, mit dieser Schrift, ja mit seinem ganzen Lebenswerke Großes getan hat, das wird erst klar werden, wenn entweder die Vernichtung die furchtbare Wahrheit all seines Wirkens und Warnens darzeigen wird, oder aber wenn eine späte Einsicht das deutsche Volk doch noch vom jüdischen Joche befreien sollte. Waren ja doch deutsche Richter dank der unglückseligen Heilighaltung des Alten Testaments verblendet genug, diesem Mann dafür, dass er vor dem falschen Gotte sein deutsches Volk warnte und bewahren wollte, wegen Gotteslästerung eine Gefängnisstrafe abbüßen zu lassen. Jedenfalls findet der Leser, der aus der Religion des Judentums Bestätigungen für diese seine ihm rätselhafte Struktur zu gewinnen sucht, alles hierher Gehörige in jenem grundlegenden Buche. Wir aber, die wir auf den Einwand gefasst sind, dass ja die meisten westeuropäischen Juden sich um all diese religiösen Satzungen nicht mehr bekümmern, bedürfen nicht der Beglaubigung und des Beweises durch ein schwarz auf weiß lesbares Gebot, die Lebensregungen des in uns zutiefst klar gewordenen beweglichen Geistes samt und sonders zu erfassen. Und der erste Beweis dafür, dass beweglicher Geist trotz Emanzipation, falscher Entsklavung, Taufe und Vermischung sich kaum je innerlich von den Praktiken und Methoden der Stammesgenossen befreit und losgesagt hat, ist die Tatsache, dass kein Fall bekannt ist, dass irgend solch ein Assimilant sich in klarer und unzweideutiger Entrüstung von den Praktiken und Methoden seiner ehemaligen Stammesgenossen dieselben entlarvend abgewandt hätte.